Babylon a fraud, I run them at me yard. Babylon a fraud, one come keep man down in the gutter. Man a fight themselves, them even killing all them brother. No love for your man, no team, not even for your mother. Revolution man a bring, like shake of horror. This new jungle is to get the lightning and the fire. It's not a smiling thing. Them looking at the future and the future looks so grim. I know them can't bother look nowhere. They got the chances, them too slim. Plus the link up here with them dealing with a hideous thing. So them out there hustling, cocaine and heroin. This trap them ever loaded, son of boy, no try a thing. Him thinking beat the system, but the system it a win. That's him living out the stereotype where them designed for him. This is a calling of all jungle warriors. Hörten wir gerade eines von vielen Pseudonymen von Michael West, auch bekannt als Rebel MC, eigentlich ein englischer Jungle-Produzent, der hier als Congo Netty gerade eben mit Jungle Revolution eine schöne Platte veröffentlicht hat. Davon war der Track Jaw Warriors zu hören. Beim Sunday Service gibt es noch Musik in der letzten Stunde von Maps, außerdem dabei The Elvins, Waxahachie, Scud Mountain Boys sowie Sonny and the Sunsets, aber erstmal hier Elektronisches mit Machine Drum und dem Track Eyes Don't Lie. Thank you. Eyes Don't Lie. Das war ein Track von Machine Drum vom kommenden Album Vapor City. Das Ganze aber auch auf einer EP, gerade frisch auf dem Markt. Machine Drum, das ist ein gewisser Travis Stewart. Der kommt aus North Carolina, aus den USA also, und hat in diversen anderen Projekten seine Finger mit im Spiel. Unter anderem bei den Jets, wo er mit Jimmy Edgar zusammen musiziert. Auch ein Künstler, den man, wenn man sich für elektronische Musik interessiert, kennen sollte, auf jeden Fall. Also schöner Track hier, Eyes Don't Lie von Machine Drum alias Travis Stewart. Und auch bei der nächsten Band ist ein Mensch namens Travis mit am Werk. Und zwar die beiden Freunde Travis und Matt. Die sind, kennen sich aus der Schule, aus alten Schulzeit, und haben eine Band gegründet namens The Elvins. Und deren Debütalbum And I Thank You erscheint diese Woche. Eine schöne Pop-Platte mit auch so ein bisschen 60s-Appeal und Classic-Pop-Anleihen dabei. Hier kommt ihr Track Come On Out. Take your cold hands, put them on my face. Sharpen your axe and your criminal ways. Let's go to town and do what we did before. It's gonna hurt, but we don't. Elvins klingen hier so ein bisschen nach den Shins, also wirklich ziemlich zeitloser Pop, der hier propagiert wird von dieser Band aus Kanada, aus Ontario. The Elvins, die beiden Schulfreunde Travis und Matt, fingen an Musik zu machen zu zweit. 2006 war das, also schon eine Weile her. Und dann haben sie irgendwann angefangen, dann auch ihr Duo so ein bisschen zum richtigen Bandprojekt zu erweitern. Inzwischen sind sie zu viert unterwegs, haben auch einen etwas satteren Sound und ihr Debütalbum And I Thank You erschien in Kanada schon vor anderthalb Jahren, also im Frühjahr 2012. Und hierzulande wird das Album diese Woche veröffentlicht. Große Platte mit vielen tollen Songs drauf. Deshalb noch ein Track von The Elvins, Forgetful Assistance. I won't budge, I won't fight. Roll it on till it's right. Makes it hard and it's tough. Hand to hold, teeth to brush. And I'm happy to say that I'm going this way. I don't need to forget with assistance. You know it's true that nothing's ever gonna change. Nothing's ever gonna change. Things will be staying the same. We aren't gonna change, but you'll be back again. Like a pancake so sweet, Assistance. Das war ein Track von The Elvins vom Album And I Thank You. Wirklich eine schöne, frohe Popplatte hier. Passt genau richtig zum gerade vorhandenen Sommerwetter. NRFB oder NRFB wahrscheinlich eher ausgesprochen, weil die Band kommt aus Deutschland, obwohl die Abkürzung dann doch für einen englischen Titel steht. Nuclear Raped Fuck Bomb. Hinter dieser Band verbirgen sich bekannte Protagonisten der Hamburger Musikszene, dabei unter anderem Jens Rahut, kennt man von Bands wie Dackel Blut oder Kommando Sonnenmilch angeschissen oder Blumen am Arsch der Hölle, alles alte Punkbands sozusagen, die teilweise schon das Zeitliche gesegnet haben. Ebenfalls dabei ist Mense Rehns, Mitglied bei Stella oder Ego Express, und Thomas Wenzel, der Herr, der bei den Sternen am Bass steht, so neben anderen Leuten noch, die hier mitmachen bei NRFB. Die haben mit Trüffelbürste vor kurzem ihr Debütalbum veröffentlicht. Du siehst da drauf, die ist ziemlich spannend gemacht, wie ich finde. Hier kommt Belzebub von NRFB. Thank you. Ihr hört immer noch den Sunday Service, das gerade eben war, schon ein bisschen zu weit. Das gerade eben war ein Track von Sonny and the Sunsets, Song hieß Dark Corners und das Ganze vom Album Antenna to the Afterworld und das ist Platte der Woche hier beim Sunday Service. Sonny, das ist Sonny Smith, der kommt, ich weiß gar nicht, wo er herkommt, aber er wohnt auf jeden Fall zeitweise in San Francisco und ist ein ziemlicher Workaholic auch. Der hat letztes Jahr so ein Projekt gehabt, das hieß 100 Records und da hat er sozusagen Künstler gefragt, bildende Künstler, zu 100 Singles ein Cover zu machen und dann also jeweils Vor- und Rückseite. Er hat dazu die Musik gemacht, also 200 Songs aufgenommen, auch Vorder- und Rückseite für sozusagen Singles. Ich weiß nicht, ob die jemals gepresst worden sind oder ob sie nur sozusagen digital gibt. Das Ganze wurde auch ausgestellt in San Francisco, in so einer Galerie, 16 heißt die, und später auch dann in Williamsburg, also in Brooklyn, New York. Und er hat nicht alleine Musik aufgenommen, sondern auch Freunde eingeladen, mitzuwirken. Leute, die ich teilweise alle wirklich nicht kenne vom Namen her. Aber alleine schon in einem Jahr 200 Songs zu schreiben, dabei auch wirklich von Reggae bis hin zu Metal über Indie alles abzudecken. Musikalisch ist schon, glaube ich, ein ziemliches Pensum. Und er hat nebenbei auch noch eine Platte aufgenommen letztes Jahr. Die hieß dann Longtime Companion, eher so eine Platte, wo er countrymäßig klingt. Und beim neuesten Werk, gerade eben frisch erschienen, Antenna to the Afterworld, gibt es wirklich so einen typischen Indie-Sound, wie wir gerade eben bei dem Track Dark Corners hören konnten. Hier kommt der Mutilator, auch von Sonny and the Sunsets. Mutilator, Mutilator. She drags herself to class. Steak on a plate and an old melon rind. Der Mutilator war das von Sunny and the Sunsets vom Album Antenna to the Afterworld. Dieser Sonny Smith ist ziemlich ans Dampfen in allen Gassen. Er macht nicht nur Musik seit vielen, vielen Jahren, sondern er dreht Filme, er macht Kunstprojekte, er schreibt für diverse Magazine und natürlich macht er auch Musik. Das ist das wahrscheinlich Wichtigste in diesem Fall für diese Sendung, weil die könnt ihr hören. Bilder und anderes könnt ihr ja nicht sehen, übers Radio würde er nicht gehen. Ne? Die Musik, die er macht, Sunny and the Sunsets, ist so ein bisschen, weiß ich nicht, geht Richtung Beat Happening, also die Entrücktheit von Calvin Johnson vielleicht, gepaart mit dem, weiß ich nicht, Soundverständnis von vielen neuseeländischen Bands, die man aus den 80er Jahren kennt, also The Clean, The Chills und so weiter und so fort. Tolle Platte hier, ich kenne die vorherigen Sachen nicht, ich musste überredet werden, diese Platte mir zuzulegen. Ich war hier im Plattenladen um die Ecke und habe da die Platte reingehört, die lief auch gerade zufällig sozusagen über die großen Lautsprecher, die man da hört. Hören konnte im Laden und irgendwann dachte ich so, wer ist das eigentlich? Und dann sagte er, ja, das ist die Band, wo du gerade reingehört hast. Und dann dachte ich, ja, das klingt gerade ganz cool. Eben am Reinhören dachte ich, das klingt total furchtbar. Also Platte dann irgendwie doch gekauft, so habe überreden lassen und ich finde sie richtig spannend, muss ich sagen. Also eine Platte, die man entdecken kann, die man entdecken muss und ich werde auch mal gucken, ob ich alte Sachen von Sunny and the Sunsets mir mal irgendwie besorge. Da gibt es einige Platten, die, wie gesagt, schon vorher rauskamen. Hier noch der Palm Reader, ein weiterer Track von Sunny and the Sunsets vom Album Antenna to the Afterworld. Split into two. One. Sunny and the Sunsets waren das. Track hieß Palm Reader und das Ganze vom Album Antenna to the Afterworld, Platte der Woche hier beim Sunday Service. Dazu auch mehr wie immer natürlich auf der Homepage unter sundayservice.de. Da könnt ihr auch euch nochmal die Sendung anhören, wenn ihr wollt, Playlist nachlesen, im Gästebuch ein bisschen rumstöbern und so weiter und so fort. Also sundayservice.de, die Internetseite eures Vertrauens. Die Scud Mountain Boys, ältere von euch mögten die Band vielleicht noch kennen, so eine Alternative Country Band, soll jetzt nicht als Schimpfwort sein, sondern als Tatsache, um den großartigen Joey Pernis mit Mitstreitern, die Anfang der 90er sich gegründet haben und die drei Platten veröffentlicht haben und die, glaube ich, ziemlich lange nicht mehr erhältlich waren. Und die ersten beiden davon, die ersten beiden Alben mit dem Titel The Early Year, glaube ich, hieß die eine und die, nee, Quatsch, Pinebox und Dance in the Night Away heißen die beiden Platten und die werden jetzt sozusagen als Doppelalbum rausgebracht, als The Early Year, also die ersten frühen Jahre sozusagen von den Scud Mountain Boys und ja, wer solche Musik mag, auf jeden Fall besorgen, Pflichtprogramm für alle Amerikaner-Fans. Hier kommt der Track Freight of Fire. In der Sendung schon so einige klassische, sag ich mal, Songformate gehabt. Der klassische Pop-Song war vorhin da und das gerade eben war im Prinzip der klassische Indie-Song mit so einer Prise Lo-Fi versehen von einer Band oder einem Projekt namens Waxahachie. Das muss ich auf der Zunge zergehen lassen. Waxahachie, toller Bandname, wie ich finde, sehr einprägsam und auch irgendwie dann doch leicht auszusprechen, auch wenn man das Wort irgendwie sieht und denkt, oh Gott, das geht mir nie über die Zunge, aber es geht trotzdem. Waxahachie, das ist Katie Crutchfield, die kommt aus den USA, aus Alabama, hat in diversen Bands mitgespielt, mit ihrer Zwillingsschwester zusammen Punk gemacht und irgendwann dann gedacht, ich mache das jetzt mal solo und im letzten Jahr schon eine Platte veröffentlicht mit dem Titel American Weekend. Jetzt gibt es den Nachfolger, Cerulean Salt heißt der, und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Platte. Ich fühle mich da erinnert an, weiß ich nicht, die Anfänge von Tanya Donnelly. Bei einigen Tracks klingt sie wie Kim Deal von den Breeders, dann auch wieder wie, weiß ich nicht, die Team Dresh Damen hatten mal diverse Nebenprojekte, was ganz ähnlich klang musikalisch. Also Waxahachie alias Katie Crutchfield ist hier wirklich in den tiefsten 90er vergraben, musikalisch, was den Female Indie-Pop angeht. Und eben gerade der Track Blue Part 2 zu hören. Und hier kommt Brother Brian von Waxahachie. Thank you. Das war Waxahachie mit dem Song Brother Brian. Das Ganze vom Album Cerulean Salt. Wirklich eine schöne Indie-Platte, die man sich wirklich mal anhören sollte, auf jeden Fall. Die nächste Band wird nicht die Lieblingsband von meinem Neffen werden. Wenn man dem mich mal fragt, was er gerne werden möchte später, dann sagt er immer Tierschützer. Die Band heißt hier Caged Animals, also eingekäfigte oder ja, eingekäfigte Tiere, würde ich jetzt auch mal sagen, übersetzt ganz krumm auf Deutsch. Hinter Caged Animals verbirgt sich Vincent Caccioni, der kommt aus New Jersey, hat letztes Jahr eine tolle Platte veröffentlicht mit Eat Their Own. Und jetzt gibt es demnächst den Nachfolger dazu. Titel habe ich noch gar nicht, aber ich habe schon mal für euch daraus die erste Single, Cindy and Me. Hier kommen die Caged Animals. Back to me, we could live so happily. Cindy, Cindy, we'll break out of calamity, drive off with the money. Cindy, Cindy, we're on top of the world. We're on top of the world. I needed you when times were rough. Show me how to mend these cuts. Cindy, Cindy, you fitted me for fancy boots. You knew I came from dirty roots. Cindy, Cindy, we're on top of the world. We're living on the top of the world. We're on top of the world. I need to know right now, are you in, are you out, in or out, and wait a minute. I need to know right now, in, are you out, in or out. Tja, ziemlich gut gemacht das Ganze hier. Cindy and Me, der Track von den Caged Animals, sein Pop-Song unterlegt er mit so ein paar Hip-Hop-Beats und hier und da so ein paar oszillierende Synthesizer. Wirklich ziemlich gut gemacht. Bin gespannt, wie das neue Album, wenn es denn kommt, irgendwann demnächst erscheinen wird. Cindy and Me, so eine Art moderne Version von Bonnie and Clyde vielleicht gerade eben. Die Caged Animals hörten wir. Das war der Sunday Service für heute euch allen. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören hier an dieser Stelle. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Playlist nachlesen auf der Homepage unter sundayservice.de oder wenn ihr wollt auch die Playlist abonnieren, dann kommt die jede Woche nach der Sendung pünktlich in euren elektronischen Briefkasten. Einfach eine E-Mail schicken an mail@sundayservice.de, dann bekommt ihr die Playlist gerne automatisch wöchentlich zugeschickt. Letzten Track für heute gibt's von Maps. hinter diesem Projekt verbirgt sich James Chapman. Der hat vor, ich weiß gar nicht, 2 Jahren oder so sein Debütalbum veröffentlicht. We Can Create hieß dieses. Damals auch für den Mercury-Preis nominiert, was immer so eine ziemlich gute Auszeichnung ist, zumindest in England für die dortigen Bands. Aus England kommt er nämlich auch. Jetzt gibt es das neue Werk von Maps. Vicissitude heißt es. Ich finde die Tracks nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Ziemlich viel Synthie-Geballer ist da drauf zu hören und meine Ohren haben das irgendwie in den letzten Jahren vielleicht dann doch überhört. Hier kommen Maps mit dem Track Build to Last.